Опишите, как выглядит музей кристаллов Сваровски. Swarovski Kristallwelten. Ein wasserspeiender botanischer Riese bewacht den Eingang der von André Heller konzipierten Kristallwelten, die ihre Besucher mit einem Kaleidoskop für alle Sinne verzaubern. Märchenhaft muss es für den Multimedia-Künstler André Heller gewesen sein, als ihn das Familienunternehmen Swarovski einlud, seine Fantasie spielen zu lassen und eine neue Welt zu erschaffen. Und nicht minder märchenhaft ist, was André Heller mit den Swarovski-Kristallwelten in Wattens gelungen ist. Im Bauch eines Riesen aus Erde und Grün statt aus Fleisch und Blut tun sich 14 glitzernde Wunderkammern auf, die auch den welterfahrensten Besuchern staunen lassen wie ein Kind. Sie bergen Malereien, Plastiken und Installationen mit und rund um den Werkstoffkristall, die André Heller gemeinsam mit Künstlerkollegen wie Brian Eno, Keith Haring, Salvador Dali, Niki de Saint-Phalle, Jean Breck, Susanne Schmöckner und Jim Whiting zu einem großen Ganzen verschmelzen hat lassen. Ergänzt wird die visuelle Entdeckungsreise durch eigens geschaffene Duftkompositionen von Jane Heidecker und ein geheimnisvolles Klangszenario für ein unvergessliches Bauchgefühl im Riesen.